Wenn die Ampel rot ist, halt, dann bleib ich stehen. Denn es ist gefährlich, jetzt voranzugehen. Denn es ist gefährlich, jetzt voranzugehen. Manchmal gibt's im Herzen auch ein rotes Licht. Dann sagt eine Stimme, hallo, tu das nicht. Dann sagt eine Stimme, hallo, tu das nicht. Wenn die Ampel grün zeigt, ist die Straße frei. Alle Autos warten, lassen mich vorbei. Alle Autos warten, lassen mich vorbei. Höre ich auf Jesus, hab ich grünes Licht. Fröhlich geh ich vorwärts und ich fürcht mich nicht. Fröhlich geh ich vorwärts und ich fürcht mich nicht.